steht mal mehr Polizeibeamter, wenn er aufgeht. Der Kotzner! Der Kotzner! In den Arsch! Oder ich geh einfach so hoch bei der Profi und krieg mal einfach am Heroin in den Fels.